ein eiskalter Untertan. Ja. Da wird der Gauck bezeichnet als Kasperle des Kapitals. Ja. Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Guten Morgen, hier beginnt eine neue Sendung. Niemandsland, Contrabanda FM. Tu radio libre en Barcelona. Sin radios libres no hay libertad en las ondas. Contrabanda FM 91.4 en Barcelona. Ich begrüße Sie, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde eines alternativen Radios, zu einer neuen Sendung Niemandsland bei Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Wir senden wie immer direkt von hier aus dem Herzen der Stadt, von der Plaza Real, auch live im Internet unter www.contrabanda.org. Bei uns gibt's eine Sendung für Leute, die hier in Barcelona, aber auch weltweit an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir bieten aktuelle Informationen, Hintergründe, Debatte, Unterhaltung und natürlich jede Menge Musik. Vom klassischen Lied bis zum röchelnden Schreigesang mit Dark-Metal-Einlagen. Contrabanda ist ein freies Radio, selbstverwaltet, selbstfinanziert und kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Bienvenidas und Bienvenidos. Es ist Samstag, der 11. Februar 2017. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Detlef Jeskerts. Sand so weiß und fein, ein sanfter Südwind, nirgends kann es schöner sein. Über glitzernden Wellen seh ich goldne Fische springen, hör Palmenwedel raschen und Meerjungfrauen singen. Noch eine Feige, eine Dattel und ich gieß mir noch ein Gläschen ein, ich seh ins Paradies und den Kranich am blauen Himmel nordwärts ziehen. Und da ist es plötzlich wieder, dieses alte Heimweh, Heimweh nach Berlin. Heimweh nach einer geballten Ladung schlechte Laune, nimm Slalom durch Hundehaufen, glänzen große Braunen, nach Friedrichshain und seinen idyllischen Partywinkel, wo Partygänger nachts gern in den Hausflur pinkeln, wo der Kampfradler den Bürgersteig als Rennstrecke nutzt und man mir gegen meinen Willen die Windschutzscheibe putzt. Im Bürgeramt von Mitte stehen, ohne Termin und eine Wartemarke ziehen. Ich habe Heimweh nach Berlin. Ich habe Heimweh nach Berlin. Schöne Lagunenstadt, Bella Venezia. Der Gondoliere singt, ich schaukel in der Gondola. Tauben auf dem Markusplatz, Karneval und Konfetti. Canal Grande, Seufzerbrücke, Kommissario Brunetti. Doch die Ratten der Lüfte und die Kanalisation wecken in mir eine wohlvertraute Assoziation. Und mit den Abwassergerüchen, die vorüberziehen, fliegt es mich glatt wieder an, dieses alte Heimweh, Heimweh nach Berlin. Berliner Luft aus trockenen Gullis an Sommertagen, wenn Männer beige Socken in Sandalen tragen, wenn dicke Mädchen sich in enge Tops und Hotpants zwängen und sich miese Petrichen versiffte S-Bahnen drängen, nach dem Busfahrer, der mir genau vom letzten Schritt die Türe vor der Nase zuknallt und aufs Gaspedal tritt. Nach Touristen, die Rollkoffer übers Kleinpflaster ziehen. Ich habe Heimweh nach Berlin. Ich habe Heimweh nach Berlin. Da ist die schöne blaue Donau und dieser göttliche Schmäh. Da ist ein Reinhard noch was wild, küsst die Hand der Chansonnier. Da ist der Bräunerhof, die Sissi und das Burgtheater. Da ist der Heurige, da ist der Heurige Kater. Ein Hauch von Kaiserschmarrn und Blunzengröstel überall und eine Mischung von Zentralfriedhof und Opernball. Ich sag es gerade heraus, die schönste Stadt der Welt ist Wien. Aber geh, verzeih. Ich habe trotzdem Heimweh. Ich habe grässliches Heimweh. Ich habe Heimweh nach Berlin. Nach Davis Späti und James Tante Emma Lang. Nach einem Hauch von Curry und nach dünner Schwaden. Nach nem gratis Café Togo mit nem Lächeln an der Tanke. Nach dem Punk, dem du die Tür aufhältst und der sagt Danke. Nach dem Bürgeramt von Mitte und der Sachbearbeiterin, die fünf vor Feierabend sagt, na junger Mann, komm Sie mal rein. Dem Radler, der mich auf dem Radweg nicht du Arsch anbrüllt, der Politesse, die leis lächelnd mein Knöllchen zerknüllt, dem Busfahrer, der mich rennen sieht und freundlich lacht, nochmal anhält und extra für mich die Tür aufmacht. Solange ich denken kann, will ich woanders hinziehen. Nur ich hab zu viel Heimweh. Ich habe schreckliches Heimweh. Ich habe immer Heimweh. Ich habe Heimweh nach Berlin. Niemandsland, Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. 22. Teil. Das Ende. No pasará, nosotros pasaremos. Februar 1939. Der lange Marsch der Angehörigen der internationalen Brigaden endet mit dem Übertritt an der französischen Grenze und ein neues Martyrium beginnt. Wie für Tausende von Spaniern führt der Weg dieser überwiegend idealistisch gesinnten Männer, die für Spaniens Demokratie und gegen den europäischen Faschismus gekämpft haben, nun weiter in die französischen Konzentrationslager, wo sie nicht selten dann in die Hände der Hitlerarmeen fallen, die kurz darauf in Frankreich einmarschieren. Erich Weinert notiert. Ganz Le Perthus wimmelte von französischer Garde mobil. Als wir den Grenzbaum passiert hatten, wurden wir alle nach Waffen abgetastet. Als wir uns wieder zur Kolonne geordnet hatten und weiter zu marschieren begannen, erschien zu unserer Überraschung plötzlich inmitten der Garde mobil der deutsche Schriftsteller R., der nach einer Verwundung in Spanien 1937 in Paris lebte. Er kam ungehindert durch den Cordon der Garde mobil zu mir heran, begrüßte uns und teilte uns mit, dass die Schriftsteller in Paris ihn geschickt hätten, sich zu erkundigen, ob er uns behilflich sein könnte. Über die Aufenthaltserlaubnis in Frankreich sollten wir uns keine Sorgen machen. Nach einem Marsch von einigen Kilometern würden wir in vorbereitetem Quartier untergebracht. Dann verschwand er wie gekommen. Dieses Auftauchen Erz, gewissermaßen im Schutz der französischen Polizei, die alleine wissen konnte, zu welcher Stunde und an welcher Stelle unsere Brigade die Grenze überschreiten musste, war jedenfalls seltsam. Seine Versicherungen, dass wir nach kurzem Marsch in Quartiere kämen und verpflegt würden, erwiesen sich bald als erlogen. Welchen Sinn sein Erscheinen hatte, konnten wir uns damals nicht erklären. Erst viel später, als die Hitlerarmeen Frankreich besetzt hatten, stellte sich heraus, dass R. ein Renegat und Agent der französischen politischen Polizei geworden war. Wir fragten einen Offizier der Garde Mobile, wohin der Marsch jetzt ginge. Er antwortete nicht. Als ob wir nicht da wären. Wir fragten einen zweiten. Der brüllte, nicht stehen bleiben, alle hopp! Und gab dem Nächsten einen Stoß ins Kreuz. Dieses grobe alle hopp, mit dem man wohl Viehherden antreibt, begleitete uns den ganzen Tag bis zum Ziel. Noch kannten wir das Ziel nicht. Wir waren bereits 30 Kilometer im Eiltrab marschiert und es ging gegen Abend. Wir waren hungrig und durstig, aber es gab nichts zu essen oder zu trinken, nicht einmal eine kurze Ruhepause. Wir schauten uns die Augen aus nach irgendwelchen möglichen Unterkünften. Wir hätten mit Baracken oder leerstehenden Fabriken Vorlieb genommen, aber vergeblich. Plötzlich, auf einem Dorfplatz, entdeckten wir ein großes, frisch gemaltes Schild. Au Camp de Concentration. Zum Konzentrationslager. Also nicht wie Veteranen eines Freiheitskrieges behandelte uns die französische Regierung, sondern wie Sträflinge, die nach Cayenne verschifft werden. Welch bittere Enttäuschung. Über das Lager selbst erzählt Erich Weinert. Am Abend dieses Tages hatten sich die Kameraden der internationalen Brigaden in ihrem Stacheldrahtcamp zusammengefunden. Um die Carrés standen schwarze Wachposten. Aus den Ecken waren Maschinengewehre drohend auf uns gerichtet. Zu essen hat es auch hier nichts gegeben, nur ein paar Kochgeschirre voll Wasser konnten aufgetrieben werden. Die Nacht wurde kalt. Dazu machte sich der gefürchtete, steife Nordwind auf, der Mistral, der uns den feinen Steppensand wie mit einem Gebläse ins Gesicht fegte, so daß sich die Augenlider entzündeten. Wo sollten wir nun, auf flacher Sandsteppe, ohne jeden Windschutz, die Nacht verbringen? Alles war todmüde. Wir buddelten uns mit den Händen 2 Meter lange und 1,5 Meter tiefe Gräben in den Sand und legten uns darin lang, alte Wäsche um Hals und Ohren gewickelt, und versuchten, trotz der Kälte, die vor allem unsere Füße starr machte, zu schlafen. Es ging nicht. Nach kurzer Zeit hatte der Wind so viel Sand über einen geweht, dass man Gefahr lief, sich selbst zu begraben. Wir standen wieder auf und liefen trapsend und uns schüttelnd umher. Als der Morgen kam, standen wir mit eingezogenen Köpfen verdreckt und unrasiert in der Landschaft. Von der Lagerverwaltung kam die Anordnung, dass jeder Abschnitt sofort einen Vertrauensmann zu wählen habe. Wir wählten Ludwig Renn. Er ging sofort mit Beschwerden zur Kommandantur und verhandelte unermüdlich im Interesse seiner Kameraden. An diesem Morgen gab es zum ersten Mal etwas zu essen. Es war für den hohlen Zahn. 16 Mann sollten sich ein rundes Brot von 2 Kilo, eine Bull, Kommissbrot, teilen. Das sei die Zehrung für den ganzen Tag. Welcher Hohn! Das reiche Frankreich wollte uns nicht einmal an trockenem Brot satt essen lassen. Sie hörten: Es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, 22. Teil. Eine Niemandslandproduktion, 2017. Eine Literaturempfehlung: Das Buch von Hugh Thomas, Der Spanische Bürgerkrieg, erste Auflage, Ullstein Verlag, Berlin, 1962. Und Ludwig Renn, Der Spanische Krieg, Verlag Das Neue Berlin, 2006. Die erste Auflage erschien 1955 im Aufbau Verlag, Berlin. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Aunque me tiren el puente y también la pasarela, aunque me tiren el puente y también la pasarela, me verás cruzar el puente en un barquito de vela. Me verás cruzar el puente en un barquito de vela. Niemandsland. Thank you. vielleicht ein Soundtrack zu unserer heutigen Zeit, sehr düster. Mit dem Kinn in meinem Nacken. Die Könige des Morbiden, Karies. Einen Menschen, den es früher einmal kannte. Die Stuttgarter Band Karies. Das Album stammt schon vom November letzten Jahres, aber ich stelle es mal vor, weil ich denke, diese Musik ist wirklich, davon abgesehen, dass sie klaustrophobisch und beklemmend wirkt, trotzdem klasse Musik. Es ist das zweite Album, es heißt Es geht sich aus. Und sie werden gerne mit ihren Kollegen von der Gruppe Nerven verglichen. Klaustrophobisch und beklemmend. Wie eine Kammer, die sich langsam mit Wasser füllt. Wie eine Welt, über die eine kolossale Nebelglocke gestülpt wurde. Farben verwichen, verblassen zu grau. Geräusche dringen verzerrt ans Ohr. Alles verfällt in eine monotone, nahezu maschinelle Trance. Sex, Drugs und Rock'n'Roll? Hier nicht. Dafür allerlei beunruhigend Berauschendes und nicht unbedingt das, was man unter angenehmer Musik versteht. Doch dafür sind Karies nicht zuständig. Das sagt schon der Bandname. Karies sind der pochende Schmerz unter der Haut, die juckende Stelle, die man nicht erreicht. Eine Band, die sich noch mehr als die Nerven darauf versteht, musikalisch einen luftdichten Raum zu erschaffen, eine Druckkammer, durch die Postpunk, Noise Rock und metallisch-monotones Schaben im Angesicht einer betonfarbenen Unzufriedenheit geistern. Rollo, diese Worte stammen aus der Stuttgarter Zeitung. Das waren jetzt nicht meine Formulierungen, aber ich unterstütze und unterschreibe das voll. Ich habe mir das ganze Album angehört und ich kann nur sagen, Hut ab. Runter mit dem Hut oder Mütze ab oder Perücke runter, ist egal. Bewunderung, Applaus. Die Spuren verlieren sich, der Mutterleib, die Brust und die Summe all der Dinge, die anders sind als erwartet, antwortet Max Nosek auf die Frage, woher jene in der Musik greifende Unzufriedenheit rührt. Klingt natürlich sehr unpolitisch, aber gut. Die jungen Leute sind sehr unpolitisch teilweise. Wo will man anfangen und auch wieder aufhören, fragt er weiter. Also bleibt nichts weiter übrig, als das zu wiederholen, was weiter drängt, es wie hier in Musik zu entäußern, damit es ausgedrückt vielleicht klärt, was es damit auf sich hat. Im 19. Jahrhundert nannte man das Jugendirrsein. Es erinnert an die Leiden des jungen W., des jungen Werther. Aber heute in Stuttgart, die jungen Leute, die finden dazu einen musikalischen Ausdruck. Mit diesen Worten also im Hinterkopf erklärt sich auch die Monotonie, die Karies auf Es geht sich aus noch mehr zum Stilmittel erhoben haben als schon auf ihrem Debüt seit umschlungen Millionen. Taktwechsel sind überbewertet, der Bass rumort stoisch und griesgrämig, Refrains und Bridges sollen die anderen beschreiben. Auf dem bemerkenswert unangenehmen Album Es geht sich aus dreht sich alles um das Momentum aus dem Nichts heraus, um schwere Rhythmen, wabernde Gitarren und repetitiver, lethargischer, fast emotionsloser Gesang. Eine Stunde schweben, um es mal im Nervenjargon zu sagen. Ein Jugendgefühl einer Jugend von heute, die wahrscheinlich keine Perspektiven hat, wenig Zukunft und alles verschlingt sich in einem düsteren Loch. Es geht sich aus, ist ein Album über Entmenschlichung, erzählt in bleiernen Stücken vom Sturz in eine große gleichförmige Leere. Kaum bricht sich der Auftakt, es ist ein Fest, blechern Bahn haben Karies mitten in ihren Mahlstrom gezogen. Unfreiwillig, wie der Bassist und Sänger betont. Wir kalkulieren keine Wirkung, sondern spielen zusammen, schauen, was sich einpendelt. Da die Grundstimmung an bisheriges anknüpft, war das auch nicht weiter ein Thema. Estamos en Niemandsland de contrabanda. Leicht diesiger Herbst- bzw. Wintermorgen hier, man weiß ja schon gar nicht mehr, welche Jahreszeit es ist. Ist es ein kühler Herbsttag, ist es ein warmer Wintertag, ist es ein beschissener Sommertag, man weiß es gar nicht mehr. Es ist ein Tag mit Wolken, etwas Dunst im Himmel, aber auch mit Sonnenschein, der sich Bahn zu brechen verspricht. Hallo Werner, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, wo du so zum das Wetter kommentierst, da fällt mir gleich eine Person ein, über die wir nachher reden müssen. Diese Person hat nämlich ihre Memoiren geschrieben und der Titel ist Winter im Sommer, Frühling im Herbst. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Sozialleistungen kürzen, Löhne senken und Leute entlassen. Was für ein schöner Sonntag. Also die Rede ist von Herrn Gauck. Ne? Aber darüber reden wir dann später. Also ich will also zuerst mal alle Hörerinnen und Hörer begrüßen, ganz besonders Bammel, falls er uns zuhört und schon wach sein kann. Und ich will mich artig bei dir, Bammel, bedanken für deine Neujahrskarte. Die hast du geschrieben am 28. Dezember, ist aber gestern angekommen, adressiert an das Team Radio Niemandsland. Okay, vielen Dank und wie ich hier sehe, wünschst du dir ein revolutionäres 2017. In diesem Sinne, bis bald. Ja gut, schönen Gruß, Bammel, von hier aus. Letztens warst du ja hier mal wieder seit langer Zeit und danke für die Karte. Eine Frage, Werner. Bist du Pablist oder Erechonist? Pablista oder Erechonista? Also ich bin überhaupt nichts, was mit Ist aufhört. Noch nicht mal Elektrizist oder so. Niemandslandist. Aber ich weiß schon, worauf du anspielst. Du spielst an auf diese neue Partei hier in Spanien, Podemos, die haben jetzt an diesem Wochenende ihren zweiten entscheidenden Parteitag. Entscheidend warum? Weil das gerade die zwei Protagonisten sind in dieser Partei. Auf der einen Seite Pablo Iglesias und auf der anderen Iñigo Errejón, die früher mal gute Freunde waren, wo sie noch zusammen an der Uni, an der Complutense in Madrid gelehrt haben und sich doch aber inzwischen ziemlich auseinandergelebt haben, politisch, immer noch in der gleichen Partei und morgen sollen da also die Linien dann geklärt werden. Das heißt Vistalegre Dos, das ist der Ort, wo dieser Parteitag der Podemos-Partei stattfindet und da gibt es im Internet eine Plattform, wo alle Leute, alle Anhänger von Podemos wählen können. Ich halte das für falsch, sowas übers Internet zu machen, aber es geht vielleicht nicht anders. Im Internet wird gefuscht, gefälscht, gehackt, verzerrt, da mixen sich natürlich auch jede Menge falsche 50er mit ein, aber gut, man kann nichts machen. Podemos, zerlegt sie sich? Die ganze Debatte erinnert ein bisschen an die 80er Jahre bei den Grünen zwischen Fundis und Realos. Zwei ähnliche Fraktionen gibt es jetzt, zwei ähnliche Flügel, die um die Vorherrschaft ringen, gibt es jetzt in der spanischen Linkspartei Podemos. Die kommen also jetzt zu ihrem Parteitag, zu ihrem Kongress zusammen, heißt das auf Spanisch, auf Deutsch Parteitag, auf Spanisch Kongress. Und da hat Frau Carmela Negrete in der Jungen Welt einen längeren Artikel zugeschrieben. Ich zitiere den mal auszugsweise. Die spanische Linkspartei Podemos, wir können, die sich 2014 als parlamentarischer Arm der Bewegung der Empörten, der Indignados, gegründet hatte, ist in eine interne Krise geschlittert. Insgesamt drei Flügel streiten sich, führende Protagonisten fallen öffentlich übereinander her. Zur Belustigung des rechten Publikums natürlich, die lachen sich ins Fäustchen, die machen Witze. Aber gut, das muss man aushalten in der Politik. Man steht, sitzt und liegt da ja immer auf dem Präsentierteller. Der erbittert geführte Streit zwischen den verschiedenen Lagern forderte bereits erste Opfer. In der vergangenen Woche trat Carolina Bescanza, die als Nummer 3 von Podemos galt, von allen Ämtern zurück und will nur noch einfache Parlamentsabgeordnete bleiben. Sie verband ihre Demission mit scharfer Kritik am Debattenstil ihrer Partei. Sie spreche für die Mehrheit von Podemos, wenn sie feststelle, dass die Konfrontation der Partei schade. Auch ihr Fraktionskollege Nacho Álvarez, bisher wirtschaftspolitischer Sprecher von Podemos, kündigte seinen Rückzug an. Im Kern geht es bei den Auseinandersetzungen darum, ob sich Podemos weiter als Partei der Bewegungen oder mehr als parlamentarische Kraft verstehen soll. Der Flügel um Pablo Iglesias, Generalsekretär und bekanntestes Gesicht von Podemos, möchte mehr Mobilisierungen auf der Straße, ist also ein Fundi, ein Fundamentalist. Die Strömung um Iñigo Errejón, den Sprecher der Podemos-Fraktion im spanischen Parlament, setzt dagegen auf die Arbeit in den Institutionen, also ein Realo. Er will in die Institutionen und an der Macht beteiligt werden, mit allen Risiken. Klar, eine lange Debatte. Die kennt man aus Deutschland und aus anderen Ländern wahrscheinlich auch. Ein Streitpunkt ist zudem das Verhältnis zur Vereinten Linken, zur Izquierda Unida, mit der Podemos bei den letzten Wahlen eine Allianz eingegangen war. Während Iglesias für eine Fortsetzung der Zusammenarbeit eintritt, will Errejón die Partei für eine Koalition mit den Sozialdemokraten öffnen, mit der PSOE. Er hofft immer noch darauf, mit der PSOE, mit der spanischen Sozialistischen Arbeiterpartei, eine Mehrheit im Parlament gegen die Regierung von Ministerpräsident Mariano Rajoy schmieden zu können. Aktuell fungiert die PSOE allerdings als Mehrheitsbeschaffer für Rajoys Volkspartei, PP, die in den letzten 8 Jahren für Kürzungen und Korruption verantwortlich war und für eine unglaublich schrappige, gierige, neoliberale Politik. Einen dritten Flügel, so fährt dann Frau Carmela Negrete fort, bilden die Antikapitalisten um den Europaabgeordneten Miguel Urbán sowie die Generalsekretärin von Podemos in Andalusien, Teresa Rodríguez. Die spanische Sektion der trotzkistischen Vierten Internationale möchte die Partei dezentralisieren und fordert einen Rettungsplan für die Bürger mit einer Genderperspektive. Eine Koalition mit der PSOE lehnen die Antikapitalisten vehement ab. Die Zusammensetzung der verschiedenen Parteiflügel spiegelt auch die persönlichen Verbindungen des führenden Personals bei Podemos wider. Zahlreiche Vorstandsmitglieder hatten oder haben Liebesbeziehungen untereinander. Sowohl Iglesias als auch Errejón haben ihre jeweiligen Lebensgefährtinnen auf dem 2. Platz ihrer Liste platziert. Das weckt natürlich üble Erinnerungen an andere Politiker. Denken wir jetzt mal an Frankreich, an den Monsieur Fillon. Da gab es letztens einen tollen Witz. Da ist Monsieur Fillon zu Hause und seine Frau serviert ihm den Morgenkaffee, stellt ihm ein winziges Tässchen hin und sagt: Das sind jetzt 250 Euro, Schatzi. Weil sie ja von ihm bezahlt wird als seine Mitarbeiterin und kassiert da Hunderttausende von Euro. Gut, so weit wird es bei Podemos garantiert nicht kommen. Die passen auf, die sind eigentlich bis jetzt noch nicht korrupt. Überrepräsentiert ist auch die Zahl der Kandidaten, die eine Verbindung zur Universität Complutense in Madrid haben. Denn natürlich ist Podemos nicht nur aus den Kundgebungen der Empörten auf den Plätzen entstanden oder aus den Vierteln der Städte, sondern wurde 2014 von einem Team aus 5 Akademikern der Hochschule gegründet. Pablo Iglesias, Indigo Errejón, Juan Carlos Monedero, Carolina Bescanza und Luis Alegre. Nach Bescanzas Rücktritt stehen nur noch 2 von ihnen an der Spitze der Partei. Über den künftigen Kurs von Podemos entscheiden nun bis zu 280.000 Mitglieder, die immer noch dran sind. Ich glaube, das geht bis heute Abend um, Werner, ich glaube, um 20 Uhr. Da werden die, sagen wir mal, Wahlurnen im Internet geschlossen und dann wird es ein Ergebnis geben. Die sind also auf der Homepage der Partei für die Abstimmung. Da muss man sich registrieren lassen und kann dann seine Stimme für einen der Flügel abgeben. Um die Vorstandsposten konkurrieren Kandidaten auf 5 Listen. Jeder hat ein eigenes Grundsatzprogramm vorgelegt und real haben jedoch nur die Vorschläge von Podemos für alle, Podemos para todos, Iglesias und Recuperar la ilusión, die Hoffnung zurückgewinnen, könnte man das hier locker übersetzen, Errejón eine Chance auf die Mehrheit der Stimmen der Basis. Die Wiederwahl von Pablo Iglesias als Generalsekretär der Partei gilt als sicher. Sein einziger Gegenkandidat ist Juan Moreno Yagüe, ein andalusischer Rechtsanwalt, der von keiner der großen Strömungen offiziell unterstützt wird. Iglesias hat allerdings angekündigt, bei einer Niederlage seiner Liste bei den Vorstandswahlen von allen Parteiämtern zurücktreten zu wollen. Die Ergebnisse sollen am Sonntag im Rahmen des Parteitages in Madrid bekannt gegeben werden. Da werden wir sehen. Ja, also wie gesagt, ich fühle mich weder als Errejonista noch als Pablista, aber wenn ich es mir recht überlege, habe ich doch leichte Sympathien für, mehr Sympathien, sagen wir mal, für Pablo Iglesias. Bei diesem Indigo Errejón, also beide sind sehr intelligente Menschen, muss man sagen. Jetzt bei diesem Errejón habe ich immer so ein bisschen Verdacht, dass er irgendwie abrutschen könnte in die Richtung sozialistische Partei, also im Grunde vielleicht im Kopf hat, die neue, die wirkliche, die richtige neue sozialistische Partei dann zu sein. Und beide wissen natürlich, dass sie Podemos nicht Regierung stellen kann, sondern dass sie immer, egal auch in welcher Konstellation, immer auch die sozialistische Partei brauchen. Ne? Aber da, auch da, ne? Da habe ich bei dem Rechon so ein bisschen den Verdacht, dem würde das nichts ausmachen, als auch kleinere Koalitionspartner zum Beispiel in eine sozialistische Regierung einzutreten. Und bei dem anderen bin ich mir ziemlich sicher, bei dem Pablo Iglesias, der das auch nicht ausschließt, natürlich Koalition, aber doch Klarheit, dass dann nur, wenn wirklich Podemos die stärkere Partei ist, ne, und nicht der kleine Koalitionspartner. Und zur Situation für die Wahl ist ja nicht zu erwarten in nächster Zeit, weil die jetzige PP-Regierung mit Unterstützung, direkter Unterstützung von Ciudadanos, diese andere neue Partei, die, und dann natürlich toleriert werden auch von der Sozialistischen Partei, weil die anderen beiden zusammen keine Mehrheit haben. Also punktuell muss immer dann die Sozialistische Partei wieder zustimmen, damit die nächste Gesetzesvorlage durchkommt. Das ist die Situation, aber das wird bestimmt noch eine Weile weitergehen. Und also Regierungsbeteiligung von Podemos steht im Moment nicht an. Aber die letzten Meinungsumfragen haben wieder mal ergeben, also das Resultat ist immer so das gleiche ungefähr, diese rechtskonservative PP, so 35-36%, und dann schon zweitstärkste Partei, diese Podemos. Die haben sich also stabilisiert, so mit 22% plus minus so ungefähr. Und dann unter 20% die Sozialistische Partei. Und weil du vorher gesagt hast, das erinnert so ein bisschen diese Auseinandersetzung da innerhalb von Podemos an die damaligen Grünen, Fundis und Realos und so, ja, das kann man zwar sagen, nur ist es nicht so ganz klar, wer ist hier der Fundi und wer ist der Realo. Also man könnte genau so gut auch die Erechonistas als Fundamentalisten bezeichnen, weil die doch eher noch das Erbe, die Tradition aufrechterhalten wollen, woher die Partei überhaupt kommt, von dem 15 M, aus dieser Basis- und Protestbewegung. Und jetzt bei dem anderen Flügel, bei also Pablo Iglesias, der hat doch irgendwie eine andere Tradition auch im Kopf, und das ist eben die Tradition der linken Parteien, sagen wir mal, in den letzten 150 Jahren. Und viele Wähler, die Podemos wählen, sind jetzt natürlich enttäuscht irgendwie über diese innerparteilichen Streitereien. Auf der anderen Seite ist das ja eine Tradition immer gewesen in allen linken Parteien, ne? Und nicht nur in den Linken, bis hin zur Regierungspartei PP, die sich jetzt über diese Streitereien da lächerlich versuchen, die lächerlich zu machen, aber die selber sind genauso zerstritten, ne? Also gut, wir werden sehen, was dabei rauskommt. Also mir, wie gesagt, wäre Pablo Iglesias mit seinem Programm sympathischer als der andere. Ja, ich habe hier die YouTube-Videos laufen, alle möglichen Erejon-Videos und Iglesias-Videos. Es geht natürlich immer um Inhalte auch. Was soll passieren? Was passiert mit der Politik, der neoliberalen Politik? Was passiert mit den Arbeitsgesetzgebungen, was passiert mit den Sozialgesetzgebungen? Das ist eigentlich auch ein Kampf um die Inhalte und um die Definitionshoheit und um die Taktik. Wie soll man seine Interessen durchsetzen? Außerparlamentarisch, oder soll man reingehen in die Institutionen mit allen Risiken? Das ist alles nicht einfach, und die werden sich da noch ordentlich fetzen und streiten. Das gehört dazu. Ich meine, das muss man einfach akzeptieren. Das macht auch nichts. Die bürgerliche Presse und manche sensationalistische Fernseh-Talkshows, die versuchen das so als eine Schlammschlacht hinzustellen und auszumalen. Nur es geht nicht, es gelingt nicht, weil hässliche Szenen gibt es da gar nicht. Böse Ausdrücke und Drohungen fallen nicht, sexistische und schweinische Bemerkungen wie in anderen Parteien sind da eigentlich so gut wie nicht vorhanden. Insofern kann man einfach nur gespannt die Debatte verfolgen und sich einmal Gedanken machen über den Weg, den so eine Partei eigentlich gehen sollte und müsste. Noch ein Lied von Karies aus Stuttgart, aus deiner Heimat, Werner. Auch die Taz kommt heute, wie du gerade gesagt hast, mit einem Riesenartikel. Streit bei Podemos in Spanien. Fundi, Realo oder beides, heißt es da. Die spanische Podemos-Partei könnte zufrieden sein, ist aber zerstritten. Die Pablistas wollen Gegenmacht, die Errejonistas Teil der Regierung sein. Wenn das keine Erfolgsgeschichte ist, hinter der nur 3 Jahre jungen spanischen Partei Podemos, wir können, liegen 7 erfolgreiche Wahlen. Sie ist im Europaparlament vertreten, regiert mittels Bürgerbündnissen in den wichtigsten Städten Spaniens, sitzt in allen Regionalparlamenten und ist drittstärkste Kraft im Kongress und Senat, den beiden Häusern des Parlaments in Madrid. Die Regierung stellt zwar weiterhin die konservative Partido Popular, PP, unter Mariano Rajoy. Sie wird von der rechtsliberalen Ciudadanos, CS, CS unterstützt und von den Sozialisten, PSOE, geduldet. Damit ist Podemos die einzige echte Opposition Spaniens. Angesichts dessen könnten sich die Podemos-Aktivisten einen Moment zufrieden zurücklehnen. Stattdessen gehen sie am kommenden Wochenende, also sind sie gerade dabei, völlig zerstritten in den zweiten Parteitag ihrer Geschichte zu gehen. Das Schnellboot für die Wahlen, das agile, zentralistische Parteikonzept, das vor 2 Jahren auf der ersten Bürgerversammlung entstand, aus der Podemos hervorging, soll einem dezentralisierten, größeren Schiff für ruhigere Zeiten weichen. Darüber sind sich mit leichten Nuancen alle bei Podemos einig. Umstritten zwischen den Pablistas um Generalsekretär Pablo Iglesias und den Errejonistas um Íñigo. Errejon, Nummer 2 der Partei und Politsekretär, bleibt, welche Oppositionsstrategie die richtige ist. Na gut, wir hatten das gerade ein bisschen auseinanderklamüsert. Die Taz steuert hier einen sehr, sehr langen Artikel dazu bei. Nachzulesen heute auf der Homepage der Tageszeitung Taz. Wie lange ist der Gauck eigentlich noch im Amt, Werner? Du hast da was vorbereitet zu dem Mann. Heute noch. Heute ist ein historisch unheimlich wichtiger Tag, weil das ist der letzte Tag, wo wir uns noch unseres Bundespräsidenten freuen können. Morgen wird er gewählt und er, morgen wird der Neue gewählt, sein Nachfolger, und da haben sich CDU und SPD auch schon geeinigt, auf Frank-Walter Steinmeier. Gut, der ist dann, wird dann der Bundespräsident Nummer 12 sein, Gauck war Nummer 11 und angefangen hat es in dem Nachfolgerstaat vom Dritten Reich in der Bundesrepublik mit Theodor Heuss, FDP. Also so ein gütiger Landesvater, FDP, aber nicht so wie heute FDP. Dem ging es noch mehr um die Rechte des Bürgers gegen die Allmacht des Staates, gegen Nationalismus. Also war nicht vom Schlimmsten dieser Typ. Ne? Und danach, dann ging es steil nach unten, Heinrich Lübke, ne? Kriegsfreiwilliger, erstmal im Ersten Weltkrieg. Von der Ausbildung her Vermessungsingenieur, Bauleiter, einige haben ihn dann als KZ-Baumeister auch bezeichnet, CDU natürlich. Dann wurde es wieder ein bisschen besser, Gustav Heinemann von der SPD, zuerst Bundesinnenminister, und hat aber dann das Amt niedergelegt aus Protest gegen die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik, ne? Also nach dem Koreakrieg, Franz Josef Strauß und diese Geschichten. Und dann war er Justizminister und dann später eben Bundespräsident. Und dann hatten wir wieder einer, der war nicht so unbedingt gegen den Krieg, Walter Scheel, der war bei der Luftwaffe und hat da das Eiserne Kreuz bekommen, aber erster und zweiter Klasse, da schau her, ne? Und dann war er Wirtschaftsberater und Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Außenminister, und in die Geschichte eingegangen ist er dann, wo er für die Aktion Sorgenlied gesungen hat. Hoch auf dem gelben Wagen sitze ich beim Schwager vorn. Ja, und dann kommt der Wanderpräsident, der war bekannt für seine Wanderleidenschaft, so ähnlich wie man hier im spanischen Fernsehen ab und zu den Rajoy übers Gelände laufen sieht, war er eben ein Wanderer, Karl Kastens von der CDU. Dann Weizsäcker, Präsident des Evangelischen Kirchentags, später regierender Bürgermeister von West-Berlin. Also sehr konservativ, aber doch als Mensch noch einigermaßen akzeptabel. Ja, und dann hatten wir einen Präsidenten vom Bundesverfassungsgericht, Roman Herzog, alle CDU natürlich, diese da. Und Der hat dann als Bundespräsident schon gesagt, wir brauchen einen Ruck, der durch Deutschland gehen muss. Und also bis heute existiert es noch als Redewendung, die Ruckrede von Roman Herzog. Und dann Johannes Raum, zur Abwechslung mal wieder SPD, aus Nordrhein-Westfalen. Und sich immerhin schon damals, also Anfang der 2000er Jahre, sich eingesetzt für Minderheiten und Ausländer. Und vor allem, deshalb werde ich mich immer an ihn erinnern, ein großer Skatspieler vor dem Herrn, ja? Also sehr begnadeter Skatspieler. Ja, und dann kommen wieder kleinkarätigere Leute, Horst Köhler von der CDU. Ja, der wurde ja gegangen, weil er ganz klar gesagt hat, wir führen einen Wirtschaftskrieg um Einflusszonen und um Beute. Und das war zu viel. Man hat ihn wirklich so gut wie aus dem Amt gejagt. Er bekam einen Anruf und man hat ihm gesagt, Sie haben jetzt 24 Stunden Zeit, Ihre Abschiedsrede vorzubereiten. So lief das damals. Ja, da hat er sich sehr weit aus dem Fenster gelegt. Das war in 2010, da zu dem Auslandseinsatz der Bundeswehr in Afghanistan. Da hat er eben zu deutlich gesagt, was los ist. Ne? Und dann, gut, dann kam noch so einer, Christian Wulff, der hauptsächlich erinnert man sich an die Skandale und seine Affären, so das, und jetzt eben der letzte, der elfte, das war dann dieser Mensch aus der Ex-DDR, evangelischer Pfarrer, später Volkskammerabgeordneter für das Bündnis 90, dann auch natürlich Gauck-Behörde, wird vielen noch bekannt vorkommen, der Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, parteilos natürlich, und da haben sie gern gedacht im Jahr 2012, das ist der ideale Mann. Und da gibt's, glaube ich, ja genau, heute auch in der jungen Welt einen ganz fantastischen Artikel dazu von Jürgen Roth. Und der Titel ist Ein eiskalter Untertan. Ja. Da wird der Gauck bezeichnet als Kasperle des Kapitals. Ja. Fantastisch. Ein gepuderter Bellizist, der tonnenschwere Sätze spricht, heult und deutschen Kriegen seinen Segen erteilt. Es wird einem schlecht, sobald er den Mund aufmacht. Und er hatte ihn in den vergangenen 5 Jahren oft, allzu oft, ja geradezu unermüdlich auf und vermutlich noch nicht mal im präsidialen Schlafe zugespürt. Und diese Memoiren, die wir vorher zitiert haben, Winter im Sommer und Frühling im Herbst, ne, da hat er sich dann nicht nehmen lassen, höchst selbst zu sprechen für die Hörbuchfassung von diesen Memoiren. Ne. Ja. Nichts und niemand heißt es hier. Kein prächtiges öffentliches Amt und kein Lektor vermochten ihn davon abzuhalten, solche Formulierungsgranaten und Satzböller abzufeuern. Erinnerungsbilder, die meine Seele aufbewahrt. Oder das Haus, der Himmel, der Baum, hell. Oder ich spüre, ich bin einer, der dazugehört. Tante Marianne hat mich geborgen. Wenn je ein Schleimer war, das ist jetzt nicht mehr Gauck, wenn je ein Schleimer war, dann kam er 1940 in Rostock zur Welt. So heißt es also in dem Artikel in der Neuen Welt. Da sind noch viele fantastische Sachen drin. Also unbedingt angucken. Und unter anderem auch redet er natürlich über die sozial Benachteiligten. Heißt es dann weiter, die gibt es ja gar nicht, genauso wenig wie diese angebliche Sache namens Kapitalismus. Wissen Sie, dieses System kann man nicht einfach so unter Kapitalismus fassen. Das ist ein semantischer Trick der Linken. Ein andermal spricht er dann über die Occupy-Bewegung, das ist doch alles unsäglich albern. Und auf dem Bankentag 2014, noch das letzte, was ich jetzt zitieren möchte, Henry Ford, dem amerikanischen Industriellen, wird folgende Feststellung zugeschrieben. Es ist gut, dass die Menschen das Bank- und Geldsystem nicht verstehen. Sonst hätten wir eine Revolution noch morgen früh. Ich wünsche Ihnen ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest. Ja, es ist wieder Weihnachten geworden. Wieder haben unzählige Menschen das Weihnachtsevangelium gehört und die Geburt Christi gefeiert. Wieder strahlen in Millionen Wohnungen die Weihnachtsbäume. Und doch ist etwas anders in diesem Jahr. Der Terror, den wir seit Jahren weltweit erleben, ist plötzlich vorgedrungen. Der Terror, den wir seit Jahren weltweit erleben und produzieren. Aber so weit kommt der gar nicht und so weit denkt er gar nicht. Gut, ein paar Worte noch ganz kurz zur Funktion dieser Leute. Du hast sie alle aufgezählt, 11 oder 12 Bundespräsidenten, alles Männer, keine einzige Frau dabei. Die haben natürlich erstmal repräsentative Funktionen. Die machen nicht die Politik, sondern die repräsentieren praktisch den Staat und seine sogenannten demokratischen Institutionen. Und dazu bedarf es immer eines Gesichtes und eines Images, wie eben dieser Gauck oder Scheel oder wie diese Herrschaften der Epochen das versuchen darzustellen. Bisschen Glamour ist auch nicht schlecht, zu viel Glamour, da wird gleich draufgehauen, zum Beispiel Wolf und seine Bettina. Das waren natürlich gut aussehende, nette Leute, die haben versucht, ein bisschen, ja, ein Hauch von Hollywood in die bröselige, hausbackene Berliner Politik zu bringen. Und das ist daneben gegangen, eigentlich wegen eines läppischen kleinen Skandals. Den kann man noch nicht mal als Korruptionsaffäre bezeichnen. Das war einfach ein Fehlgriff dieses Mannes und dafür hat man ihn öffentlich dann auch gelyncht und fertig gemacht. Was für ein schöner Sonntag. Meine Damen und Herren, wir bringen noch ein Lied von Family Five. Was zählt im Leben und was zählt überhaupt? Und dann kommen die Katastrophen und die aktuellen Meldungen. Family Five. Trend, Arbeitslosigkeit in China, oder habt ihr den auch verpennt? Seid immer noch beim Klima. Warum tun sich Mitteleuropa so schwer, die am meisten dran verdienen? Nationen groß wie ein Kreisverkehr und wir zahlen ihnen die Schienen. So bitte nicht, da kann man nur noch drüber lachen, sonst bringt man sich um. Sicherheit kein Sprung und auch nicht für die Ehre oder ihren anderen Mist. So wie der zu werden, der Flughäfen küsst. Schurkenstaaten wollen nicht wirklich sein, was der Russe einmal war. Es fehlt an Charme, sie sind zu klein, so macht ihr im Winter die Heizung klar. Bald setzen die Märkte auf Afrika, obwohl es dort so warm ist. Von der Resterampe gibt es Pharmaka. Jetzt rate mal, wer hier arm ist. Erzähl mir doch nichts. Da kann man nur noch drüber lachen, sonst bringt man sich um. Ebel durch die Freude machen, mit Sicherheit kein Sprung. We'll be right back. Es ist Samstag, der 11. Februar 2017. Die Katastrophen und kommentierten Nachrichten im heutigen Niemandsland bei Kontrabanda FM 91.4 in Barcelona. Die erste Nachricht ist diese. Hören Sie einmal. Thank you. It's great to be at Trump Tower. It's great to be in a wonderful city, New York. And it's an honor to have everybody here. This is beyond anybody's expectations. There's been no crowd like this. Die Welt ist dazu verdammt, sich mit diesem Mann zu beschäftigen. Wir kommen einfach nicht drum rum. Es geht immer weiter jetzt mit ihm. Nero Trump, überschreibt Herr Brinkbäumer, der Spiegel-Chef Klaus Brinkbäumer, seinen pfiffigen Leitartikel im Spiegel von dieser Woche. Ein toller Artikel eigentlich, man muss ihn loben. Man kann ja sagen, oh, der Spiegel, die gehören ja selber zum Establishment und neoliberal und hin und her. Der Artikel ist einfach klasse. Besonders das Titelbild, Werner, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, man sieht hier einen Trump, der steht da bewaffnet mit einem Schlachtermesser im schwarzen Anzug, rote Krawatte, seine komische, föhnartige Toupet-Matratze da auf dem Kopf. Und dann hat er der Freiheitsstatue den Kopf abgeschlagen, beziehungsweise abgeschnitten. Die trieft vor Blut und da steht America First. Eine Provokation eigentlich, einen Präsidenten dermaßen darzustellen. Ich glaube, sowas hat es noch nie gegeben, zumindest nicht in der westlichen Presse. Ist ja auch eine Anspannung, eine Anspielung vielleicht auf die Köpfe, die der Islamische Staat ab und zu abschneidet von seinen Gegnern. Aber klar. Soweit ich mich nicht täusche, ist der Schöpfer dieses Titelbildes ein Grafiker aus Kuba oder aus Mexiko. Soweit ich das weiß, der hat unheimlich viel Kritik bekommen und einen Shitstorm im Internet ausgelöst. Leitartikel, Nero Trump. Der US-Präsident wird zur Gefahr. Deutschland muss den Widerstand vorbereiten. Leitartikel von Herrn Klaus Brinkbäumer im Spiegel von dieser Woche. Ich zitiere ein paar Auszüge. Deutschland wird sich gegen den 45. Präsidenten der USA und dessen Regierung stellen müssen. Das ist schon aus zwei Gründen schwierig genug. Weil wir unsere liberale Demokratie von den Amerikanern erhalten haben und weil unklar ist, wie der brachiale Choleriker auf der Gegenseite auf diplomatischen Druck reagiert. Es wird dadurch noch schwieriger, dass der Widerstand gegen Amerikas Regierung wohl nur gemeinsam mit asiatischen und afrikanischen Partnern gelingen kann und gewiss nur zusammen mit Partnern in Europa, mit der EU. Bislang sah die deutsche Führungsrolle, jedenfalls das Führungsverständnis von Angela Merkel und Wolfgang Schäuble, ja durchaus eine Politik gegen die Interessen anderer europäischer Länder vor. Ob Schäubles Austeritätspolitik oder Merkels Migrationspolitik, all das geschah ohne allzu viel Feinabstimmung, mit reichlich Zwang auch. Ausgerechnet Deutschland, die wirtschaftlich und politisch dominierende Demokratie Europas, muss nun diverse Lücken schließen, die Amerikas Ausstieg aus der alten Weltordnung, der von Joschka Fischer zitierten Pax Americana, reißen wird. Und zugleich muss Deutschland eine Allianz gegen Donald Trump aufbauen, da es ansonsten diese Allianz nicht geben wird. Sie wird aber sein müssen. Der Präsident der USA ist ein pathologischer Lügner. Es schmerzt körperlich, diesen Satz zu schreiben. Der Präsident der USA ist ein Rassist, Dito. Er versucht den Staatsstreich von oben. Er will die liberale Demokratie oder Übleres etablieren. Er will die Gewaltenteilung aushöhlen. Er entlässt eine Justizministerin, die anderer Meinung ist. Und er wirft ihr Verrat vor. Das muss man sich einmal vorstellen. So redete Nero, Kaiser und Zerstörer Roms. So denken Tyrannen. Ja, gerade weil hier angesprochen wird, Gewaltenteilung. Ja, ich bin überzeugt davon, der das noch nie gehört hat. Ja, in Deutschland oder in vielen sogenannten demokratischen Ländern, in USA selber vielleicht sogar, wird es jedem Schulkind eingebläut, ja, dass das ein ganz wichtiges Prinzip ist, unsere sogenannten Demokratie, also genau zu unterscheiden zwischen Legislative, Parlament, Exekutive, Regierung und eben der Justiz und Judikative. Die Judikative, genau. Und wie der damit umgeht, ist wirklich brutal. Ja, die, also seine eine von diesen hirnrissigen Maßnahmen, die er jetzt schon eingeleitet hat, die letzte war ja dann dieser Einreisestopp für Bürger aus 7 Staaten, die eben mehrheitlich muslimische Bevölkerung haben, ganz generell, ja. Oder auch für Flüchtlinge, selbst wenn die gültige Dokumente haben. Und da ging jetzt also letzte Woche schon ein Richter in Seattle her und hat die Sache vorläufig gestoppt. Ja, und sofort Trump losgewettert. Ne? Dieser angebliche Richter da, was hat er sich gedacht? Das ist doch lächerlich. Und ist dann dagegen vorgegangen. Und jetzt war die Sache beim Berufungsgericht in San Francisco, das für den ganzen USA zuständig ist. Und die haben das aber unterstützt oder gesagt, hier, dieser Richter in Seattle hat recht. Jetzt Trump natürlich wieder, diese Richter da. Also wenn irgendwas passiert, also soll heißen, wenn jetzt irgendwo ein Attentat geben sollte, dann sind die schuld, ne? Und also so einer wie er, der lässt es nicht einfach so stehen, ne? Und in seiner brutalen Macho-Manier sagt, wir sehen uns vor Gericht wieder, sagt er zu diesem Urteil vom Berufungsgericht und will damit sagen, er wird den nächsten Schritt machen jetzt und vor den obersten Gerichtshof gehen. Aber inzwischen gibt's also auch schon Kritik an ihm, beziehungsweise an dieser, in Bezug auf dieses Dekret zum Einreisestopp, und zwar nicht wegen Inhalts, sondern dass seine eigenen Leute jetzt anfangen zu sagen, aus juristischen, legalen Gründen ist es nicht so ganz koscher, ist schlampig formuliert. Und jetzt so listig und durchtrieben, wie er ist, weiß er natürlich, dass er sich eine erneute Niederlage nicht leisten könnte. Ja, dann könnte sein Ruf als Retter und Führer der Nation Schaden erleiden. Und deshalb ist jetzt wahrscheinlicher, dass es einfach ein bisschen umformuliert wird, neu formuliert wird, ein bisschen abgeschliffen, juristisch unangreifbarer formuliert wird. Und dann kommt das Gleiche nochmal. Dann wird wieder angegriffen. Bevor wir weiter auf diesen Trump eingehen, bringen wir einmal die Nachrichten in 100 Sekunden, heute vom Tage, von der ARD übernommen. Und danach kommentieren wir weiter. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Trump erwägt neues Dekret zu Einreiseverbote. Es könne bereits Anfang kommender Woche unterzeichnet werden, sagte der US-Präsident. Gerichte hatten das ursprünglich erlassene Einreiseverbot für Bürger aus 7 islamisch geprägten Ländern gestoppt. 15 Tote bei Schießereien zwischen Soldaten und Drogenmafia in Mexiko. Nach Angaben der Armee war unter ihnen auch der Chef eines regionalen Syndikats. Im Westen Mexikos kämpfen zurzeit mehrere Banden um die Vorherrschaft. Kenia ruft wegen Dürre den Katastrophenzustand aus. Die Regierung bat die internationale Gemeinschaft um Hilfe. Laut Hilfsorganisationen sind in Ostafrika mehr als 10 Millionen Menschen von einer Hungersnot bedroht. Letzte Vorbereitungen für Bundespräsidentenwahl. Heute Abend treffen sich die Parteien zu getrennten Beratungen. Aussichtsreichster Kandidat bei der Wahl morgen ist der SPD-Politiker Frank-Walter Steinmeier. Mainz schlägt Augsburg mit 2:0. Die Tore im Freitagsspiel der Fußball-Bundesliga erzielten Öztunali und Cheiro. In der Tabelle rückt Mainz damit vorerst auf Platz 9 vor. Das Wetter heute im Norden und Westen Niederschläge, im Norden meist als Schnee, im Westen als Regen, im Süden und in der Mitte trocken. Höchstwerte -3 bis +9 Grad. Ja, vielen Dank. Das waren also die aktuellen Nachrichten vom Tage in 100 Sekunden von der ARD übernommen. Eine kuriose Meldung ging die letzten Tage durch die Weltpresse. Es ging um eine Trump-Tochter, glaube ich, Ivanka oder Ivanka. Da hat doch wirklich eine Pressesprecherin des Weißen Hauses dazu aufgerufen, ihre Klamotten zu kaufen. Die ist Betreiberin von irgendeinem Klamottenladen, Damenboutique, Mode. Und da sieht man, dass die amerikanische Regierung wahrscheinlich demnächst auch so eine Art Verkaufsvideo starten wird. Wie bei Ryanair. Zum Beispiel bei der Pressekonferenz wird jemand rumgehen mit einem Bauchladen und den selbstgebastelten Schmuck von irgendeiner Trump-Tochter anbieten, den die Journalisten dann kaufen können. Und die Journalisten, die am meisten Tochter-Trump-Schmuck kaufen, die dürfen wieder eine Frage stellen. So könnte man zum Beispiel die Pressekonferenzen von Trump in Zukunft organisieren. Das wäre doch eine Idee, oder? Der Spiegel, wie gesagt, ist voll mit Trump-Meldungen, mit Trump-Geschichten, mit Trumps Team, mit Trumps Plänen. Mephistos Plan heißt ein langer Artikel. Kann Donald Trump das Land zu einer Autokratie umbauen? Widerstand wälzt er nieder, als könnte er die ganze Welt verändern. Er folgt den Ideen seines Chefstrategen. Und hier ist ein Mann, wirklich sehr, sehr wichtig. Den Namen sollten wir uns vielleicht sogar merken. Der heißt Stephen Bannon. Und das heißt hier, der ist jetzt der gefährlichste Mann Amerikas. Es tut mir leid, aber es drängen sich mir sehr oft Parallelen auf zur Nazi-Bewegung, zum Beispiel zu Röhm. Was dieser Bannon da über den Kapitalismus sagt, das erinnert wirklich an Röhm und an die, ja, an die SA-Strategen um Strasser. Also, Bannon, der sagt, man befinde sich am Anfang eines brutalen und blutigen Konflikts. Die Welt stehe jetzt davor. Schuld sei eine Krise unserer Kirche, eine Krise des Glaubens, eine Krise des Westens, eine Krise, Achtung, des Kapitalismus. Der Kapitalismus sei zur Vetternwirtschaft der Elite verkommen und schaffe nur noch Reichtum für das Establishment, sagte Bannon. Er wisse, wovon er rede. Es brauche dringend eine Renaissance des erleuchteten Kapitalismus des jüdisch-christlichen Westens mit Unternehmern, die Arbeitsplätze und Wohlstand für alle schaffen. Das erinnert ein bisschen an das raffende und schaffende Kapital der Nazis. Nur hier natürlich völlig quergebürstet und nach allen Seiten gedreht und verschraubt und neu verschraubt und neu zusammengebastelt. Die zweite Gefahr sei die Säkularisierung. Jetzt, junge Leute unter 30 würden an nichts mehr glauben. Pfui Teufel, pfui auf diese Jugend. Man müsse für gesellschaftliche Werte kämpfen, Sprachrohr sein für die traditionelle Ehe, gegen Abtreibungen. Die dritte Gefahr, vielleicht die größte, so predigte Bannon vom Bildschirm aus, sei der Islam. Wir sind im Krieg gegen den islamistischen Faschismus. Die Regierungen aber seien dabei, ihn zu verlieren. Da wird er eine Menge Anhänger finden. Es brauche nun einen populistischen Aufstand der arbeitenden Männer und Frauen, um die Wall Street und den Islam zugleich zu bekämpfen. Eine internationale Tea Party-Bewegung nach Vorbild der rechtspopulistischen UKIP-Partei in Großbritannien, die er gut kenne. Die Republikaner in den USA hingegen seien Betrügerkapitalisten. Eine internationale der Populisten, der Hass auf Eliten, die Berufung auf das arbeitende Volk, ein gemeinsamer Feind, nur diesmal sind es nicht die Juden, sondern die Muslime. All das klingt, als wäre Bannon und mit ihm Trump Faschisten. Ist das so? Alle sagen jetzt ja, manche sagen nein, viele sagen jein. Die Zeiten sind anders, die Mittel, Wege und Ziele auch. Es braucht keine Massen mehr in braunen Hemden. Es gibt auch keine schreienden Goebbels mehr. Wir fragen uns nein, oho, wir sehen aber oft welche. Die Massen sind heute im Internet, sie lesen Breitbart, folgen Trump auf Twitter. Die Erscheinungsformen sind modern, auch das Gedankengut wurde modernisiert. Aber die alte Haltung dahinter, sie scheint tatsächlich wieder da zu sein. Dann führt der Artikel weitere Einzelheiten und weitere Darstellungen dieses Bannon aus, um dann irgendwann auf eine andere Figur aus dem Trumpschen Mikrokosmos zu kommen, einem gewissen Ted Mellock. Oder Mellock. Mellock, der davon ausgeht, US-Botschafter bei der EU zu werden, zündete bereits vorab eine Bombe. Er habe früher mal auf einem diplomatischen Posten beim Untergang der Sowjetunion mitgeholfen, sagte er der BBC. Nun müsse er wohl eine andere Union zähmen, die Europäische Union. Das ist selbst den zahmen Lämmern in Brüssel zu viel. Die Empörung in Brüssel ist seither groß. Im Europaparlament forderten die wichtigsten Parteien, Meloch die Akkreditierung als Botschafter zu verweigern. Meloch, Spross der Präsidentendynastie der Roosevelts und derzeit Professor, hatte bereits im Januar sein Vorstellungsgespräch bei Donald Trumps Übergangsteam. Dabei kennen sich Trump und Meloch seit 20 Jahren. Schon zu Zeiten und zu Beginn des Wahlkampfes beriet Meloch Trump in außen- und wirtschaftspolitischen Fragen. Und Stephen Bannon kennt er noch aus der Zeit, als der damalige Breitbart-Chef ihn um Interviews bat. Viele haben ein falsches Bild von ihm. Er ist ein kluger Typ, sagt Meloch. Trump hat die Ideen. Bannon liefert das größere Ganze, die Taktik und mehr. Meloch hat an der Wall Street gearbeitet und bei der UNO in Genf. Man kann vielen von Trumps Leuten unterstellen, von der Welt wenig Ahnung zu haben. Meloch sicher nicht. Es deuten sich richtungsweisende Veränderungen im Verhältnis der USA zu Europa an, sagt er. Washington sei vorsichtig geworden, was internationale Organisationen angeht, so formuliert er das, weil er ja diplomatischer werden will. So. Aus Sicht der USA ist es oft besser, mit den einzelnen Staaten der EU bilateral zusammenzuarbeiten. Offen gesagt befinden sich die USA dann auch im Vorteil. Der Euro werde in vielleicht anderthalb Jahren auseinanderbrechen. Er sei ein fehlerhaftes Experiment gewesen. Wenn ich am Handelsdesk einer Investmentbank sitzen würde, würde ich gegen den Euro wetten, sagte er. Wenn so ein Typ sowas äußert, dann hustet und furzt die Börse natürlich ganz ordentlich. Die bekommen Bauchweh. Die Devisen- und Spekulationsmärkte fangen an zu stocken. Und wie Trump glaubt, Meloch, dass der Brexit nicht der letzte Austritt eines Landes aus der EU sein werde. Wenn Sie sich in Europa umschauen, können Sie fast schon zwei beliebige Buchstaben vor das Wort Exit setzen. Das heißt, diese Leute werden voll gegen Europa arbeiten. Sie spekulieren schon auf ein Auseinanderbrechen der Europäischen Union und werden da ganz schön dran mithelfen. Meloch weiß, wie Trump denkt. Im System Trump ist alles auf Schnelligkeit und Effekt getrimmt. Ein starker Präsident, wenig Kontrolle, viel Zynismus. Trump ist das Gegenmodell der EU. Das ist heikel, gerade jetzt, denn die Risse in der Union werden ja größer. Finanzkrise, Flüchtlingskrise, der Brexit schwächen die Union und jetzt auch noch Trump. Für Donald Tusk, der ist EU-Ratspräsident, ist der US-Präsident einer der Unsicherheitsfaktoren für die Zukunft Europas, neben China, Russland, dem radikalen Islam, Krieg und Terror. Die neue Regierung in Washington scheine die vergangenen 70 Jahre der amerikanischen Außenpolitik in Frage zu stellen. Wir wissen natürlich, Applaus bekommt Trump dagegen von den Rechten, von den Rechtspopulisten auf dem ganzen Kontinent und auf der ganzen Welt. Zum Beispiel Ungarns Autokrat Viktor Orban und der starke Mann in Polen, Jaroslaw Kaczynski, standen bislang in Europa am Rand. Das ist jetzt vorbei. Trumps Wahl sei ein Grund zur Hoffnung, so Orban. Er hat gesagt, dass es das Recht aller Nationen ist, ihr eigenes Interesse voranzustellen. Trump versucht also gezielt, Keile in die Union zu schlagen. Sein Handelsberater warf Deutschland vor, andere Euro-Länder und die USA mit Hilfe eines deutlich unterbewerteten Euro auszuplündern. Kommen einem bekannt vor, diese Thesen. Spanien beklaut uns, die Deutschen plündern uns aus. Unterdessen verließen Trump, der den Brexit für großartig hält, und die britische Premierministerin Theresa May, händchenhaltend, das Weiße Haus. Es war der beste erste Date aller Zeiten, sagte Meloch. Also Ben und der andere, wie heißt der? Meloch. Ja, Meloch, oder der letzte jetzt, der ist, glaube ich, der neue Justizminister Sessions. Ne? Das sind alles Rassisten und die Sprache ist wirklich eine faschistische Sprache. Also dieser Sessions da zum Beispiel, ist der, der eigentlich die Jungs vom Ku Klux Klan gar nicht so schlecht gefunden hat, erst wo sie dann angefangen, wo ihm dann bekannt wurde, dass die auch Marihuana rauchen. Seither gefallen sie ihm offenbar nicht mehr so. Aber da kann es einem wirklich Angst und Bange werden, ne? Wenn man sich das anguckt, was dieser Typ sich leistet und vorhat. Ne? Also Obamacare schon wieder angefangen abzuschaffen, die Grenze zu Mexiko, Umweltschutz abschaffen, beziehungsweise Klimawandel leugnen, ne? Außenpolitik, die internationalen Abkommen wieder revidieren oder nicht mehr ernst nehmen. Folter ist wieder Mode, die UNO wird nicht respektiert, frauenfeindlich und was man nicht vergessen darf, vor allem auch nicht nur Obamacare, sondern eine andere Geschichte, die auch Obama unternommen hat und angefangen hat, wird jetzt auch wieder abgeschafft. Ne? Die Bankenregulierung nach der Krise der sogenannten hat ja damals angefangen in den USA mit den Hypotecas, Basuras, den Subprime Hypotheken, Lehman Brothers ist zusammengebrochen, ne? Und dann hat der Obama wenigstens versucht, diese Spekulation und diese ganzen Geschichten ein bisschen zu erschweren, also mehr, ein bisschen mehr Aufsicht für die Banken. Und also zum Beispiel hat Obama dann die so in dem neuen Gesetz durchgesetzt, dass die Banken nur noch im Auftrag von Kunden spekulieren dürfen, nicht mehr von sich selber aus. Ja? Solche Sachen. Ne? Das ist ja leicht zu umgehen. Da holt man einen Kunden, dem gibt man ein bisschen Geld in die Hand und sagt, jetzt spekulieren wir in deinem Namen, unterschreiben Sie. Ja, oder hat er auch geschaffen eine Behörde für Verbraucherschutz im Finanzwesen und so. Immerhin hat sich da ein bisschen was getan, wenn auch nicht sehr effektiv. Aber jetzt geht eben Trump her und will diese ganzen Normen und Gesetze einfach wieder zurücknehmen. Diese Maßnahmen waren übertrieben, sagt er. Und zusammen damit, wo wir jetzt gesehen haben, der Börsenindex ist zum ersten Mal über 20.000 Punkte gestiegen, ist jetzt weiter gestiegen in den letzten Tagen. Ich weiß jetzt nicht mehr, schon auf 2.200 oder so. Und da auch da, auf diesem Gebiet, ist dieser Trump ein gefährlicher Schweinehund. Ja, jetzt wird die Finanzblase wieder aufgeblasen und er wird dann den nächsten Crash noch beschleunigen. Das kommt noch dazu, zu dieser ganzen Liste von diesem Schweinepriester. Heute Abend Themenwechsel hier in Barcelona. Ein großes Konzert, Solidarität mit den Flüchtlingen im Palau Sant Jordi. Wir werden da sein. Casa Nostra, Casa Vostra, unser Haus ist euer Haus. Also wie gesagt, heute am 11. Februar im Kulturpalast Sant Jordi von Barcelona. Da soll auf die Lage der Flüchtlinge an den Grenzen Europas aufmerksam gemacht werden. Erwartet werden rund 50 bekannte Künstler und Bands aus Spanien, unter ihnen Amaral, Silvia Pérez Cruz, Charango, Antonio Orozco und Macaco. Auch Legenden wie der Liedermacher Lluís Llach oder die Liedermacher Antonio Orozco und Macaco. Auch sie wollen so ein Zeichen setzen, damit sich die spanische Regierung bereit findet, Flüchtlinge überhaupt erstmal aufzunehmen. Die zu Preisen zwischen 15 und 60 Euro angebotenen 15.000 Eintrittskarten sind natürlich schon komplett ausverkauft. Alle Einnahmen gehen an Initiativen der Flüchtlingssolidarität. Und dann schon einmal hier angekündigt, für den 18. Februar ruft das Bündnis Catalunya per Acollida Katalonien für die Aufnahme, das heißt den Empfang von Flüchtlingen, das auch das Konzert mitorganisiert hat, zu einer Großdemonstration in Barcelona auf. Unterstützt werden die Aktionen unter anderem von den Gewerkschaftsdachverbänden CCOO und UGT sowie zahlreichen sozialen Initiativen. Ich habe hier ein Interview von der Organisation Ärzte ohne Grenzen. Da wird berichtet über ein Thema, das im Moment heiß diskutiert wird. Sichere Herkunftsländer. Ist der Norden Afrikas sicher? Es gibt natürlich Länder, die sind relativ sicher und es gibt Länder, die sind unsicher und so weiter. Nur es ist es sehr schwer, die zu definieren. Ein Land, wo absolut keine Sicherheit herrscht, ist natürlich Libyen. Das wird regiert von verschiedenen Banden von Warlords. Und da würde ich sagen, hören wir mal das Interview eines Vertreters von Ärzte ohne Grenzen. Tankrit Stöbe ist Internist und gehört zum internationalen Vorstand von Ärzte ohne Grenzen und ist uns hier zugeschaltet. Guten Abend, Herr Stülbe. Schönen guten Abend, Frau Miaske. Sie waren gerade in Libyen. Was können Sie uns berichten von den Lagern? Wie sehen diese Lager für Flüchtlinge aus? In welchem Zustand sind sie? Ja, vielleicht mal ein konkretes Beispiel. Ich habe in einem Gefangenenlager etwa 40 Frauen, junge Frauen aus Nigeria gesehen. Und als ich dieses Lager betreten habe, haben sie mich angefleht, bitte, bitte helfen Sie uns zurückzukommen nach Nigeria. Und dann habe ich gesagt, nein, ich bin kein Diplomat, ich kann das nicht, ich bin Arzt. Und dann habe ich ihnen angeboten, medizinische Hilfe zu leisten. Und tatsächlich alle diese Frauen hatten medizinische Probleme. Das Hauptproblem waren Krätze, also Hautentzündung, die durch eine ganz furchtbare sanitäre Situation war. Ich habe mir die Badezimmer angeguckt, das war unvorstellbar, ungefähr so tief war dort. Urin und Kot schwamm dort herum. Es gab keine Duschen, keine Toiletten. Also hygienische, unzumutbare Zustände. Das Zweite aber, was Sie an Beschwerden angegeben haben, waren allgemeine Körperschmerzen. Und das wissen wir aus der Traumaforschung, ist oft Hinweis auf seelische Trauma. Und diese Frauen haben mir erzählt, sie sind in einer viel größeren Gruppe losgezogen, sind dann aber schon in der Wüste getrennt worden. Also Flüchtlinge und vor allem Frauen haben natürlich Unglaubliches erlebt, bis sie überhaupt nach Libyen kommen. Und sie sind jetzt seit über einem Monat in diesem Flüchtlingsgefängnis, haben keinen Kontakt nach draußen, nach Hause, können ihren Eltern nicht Bescheid sagen und haben mich angefleht, bitte, bitte tun Sie was für uns. Mhm. Wer kontrolliert diese Lager? Wer hat die Verantwortung dafür? Nun, offiziell heißt es das libysche Migrationsministerium, aber das gibt es de facto nicht. Es sind in der Regel Militärverbände, es gibt viele auch kriminelle Banden, die diese Lager betreuen und da diese Menschen ausbeuten. Wir wissen, dass diese Menschen sich freikaufen lassen müssen. Es gibt Erpressungsmöglichkeiten, dass sie von zu Hause Geld schicken müssen, um rauszukommen. Aber die Bedingungen, die sind einfach vollkommen inakzeptabel. Das ist eine humanitäre Krise. Da müsste was passieren und Menschen dort vermehrt wieder hinzuschicken, ist einfach nur zynisch. Wenn also, Herr Stöber, die EU nun will, dass dort angemessene Aufnahmebedingungen für Migranten in Libyen geschaffen werden sollen, für wie realistisch halten Sie das? Nun, fragen Sie doch die EU-Beobachter mal, wann Sie das letzte Mal in Libyen waren. Wann waren Sie dort, haben sich einen Blick verschaffen können? Wer garantiert denn, wer kann denn sicherstellen, dass das in Libyen funktioniert? Selbst die Regierung, die offizielle Regierung in Libyen, kontrolliert nicht mal die Hauptstadt, geschweige denn den großen Teil des Landes. Also hier wird politisch was gefordert, was überhaupt nicht umsetzbar ist. Und solange das der Fall ist, müssen wir in Europa natürlich unseren hohen Ansprüchen gerecht werden und können Menschen nicht, die so vieles erlitten haben, in ein Bürgerkriegsland zurückschicken. Mhm. Danke, Tankred Stöbe von Ärzte ohne Grenzen, für Ihre Einschätzung. Danke. Ja, das war ein Interview mit Tankred Stöbe von Ärzte ohne Grenzen, durchgeführt von der ARD vom vergangenen Mittwoch. Noch ein Thema. Thema Katalonien. Katalonien vor Gericht. Jawohl. Der frühere Ministerpräsident Arturo Mas war wegen Volksbefragung 2014 angeklagt. Zehntausende haben derweil in den Straßen und vor dem Justizpalast demonstriert. Vor dem obersten Gerichtshof Kataloniens, Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, TSJC, hat am Montag der Prozess gegen den früheren Ministerpräsidenten Artur Mas und weitere ehemalige Regierungsvertreter begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, mit der Durchführung der Volksbefragung am 9. November 2014 ein Urteil des spanischen Verfassungsgerichts TC, Tribunal Constitucional, missachtet zu haben. Mas droht ein 10-jähriges Verbot der Übernahme öffentlicher Ämter. Übrigens, das Urteil wurde schon verkündet, heute in den Nachrichten. Er hat diese Strafe bekommen. Im Jahr 2014 hatte das katalanische Parlament beschlossen, die Bevölkerung der autonomen Region Katalonien über eine Unabhängigkeit von Spanien abstimmen zu lassen. Auf Antrag der Zentralregierung in Madrid verboten das die Richter des Verfassungsgerichts. Daraufhin bildete sich eine sogenannte Bürgerinitiative, die eine rechtlich nicht bindende Befragung durchführte. Etwa 2,3 der 6,3 Millionen Stimmberechtigten nahmen daran teil. Von ihnen votierten mehr als 80% für die Eigenständigkeit. Die Anklage wirft Mas, seiner damaligen Vizepräsidentin Juana Ortega sowie Ex-Bildungsministerin Irena Rigau vor, die Befragung mit öffentlichen Mitteln unterstützt zu haben, unter anderem durch die Bereitstellung von Räumlichkeiten in Schulen und Computern. In seiner Aussage vor Gericht übernahm Mast die Verantwortung und betonte, seine Mitangeklagten hätten auf seine Anweisung gehandelt. Entsprechend klarer Beschlüsse des katalanischen Parlaments sei es darum gegangen, der Bevölkerung in einem partizipativen Prozess die Möglichkeit zu geben, ihre Meinung über eine Abspaltung von Spanien zu äußern. Die konkrete Durchführung der Consulta, so nannten die das, der Beratung oder Befragung, sei nicht mehr in die Verantwortung seiner Administration gefallen, sondern habe in den Händen Zehntausender Freiwilliger gelegen. Er habe also das Urteil des Verfassungsgerichts nicht missachtet. Rund 40.000 Menschen versammelten sich nach Schätzungen der Tageszeitung ARA, das ist eine katalanistische Tageszeitung, am Montagmorgen vor dem Gebäude des TCJC, des Verfassungsgerichtes, um Mas und die anderen Angeklagten zum Gericht zu begleiten. Unzählige Esteladas, das sind die Fahnen der katalistischen Unabhängigkeitsbewegung, wehten. Die Menge rief in Sprechchören: Wir sind alle angeklagt und Wahlen können nicht verurteilt werden. Ministerpräsident Carles Puigdemont warf dem spanischen Staat vor, keine Gesetzesverstöße, sondern Ideen und ganz Katalonien zu verfolgen. Ein Land, das zu einer Leistung wie der am 9. November 2014 in der Lage ist, verfügt über eine gesündere Demokratie als ein Land, das diejenigen auf die Anklagebank zwingt, die sie möglich gemacht haben. Öffentlich solidarisierte sich auch Barcelonas Bürgermeisterin Ada Colau mit den Beschuldigten. Sie veröffentlichte auf Twitter ein Foto, das sie am 9. November 2014 bei der Stimmabgabe zeigt und schrieb dazu: Wahlurnen aufzustellen kann in einem demokratischen Staat kein Verbrechen sein. Vielleicht ein paar Kommentare dazu. Ich hätte zwei und du, Werner, hast bestimmt auch ein paar. Für mich ist sehr augenfällig die Heuchelei, die da zum Vorschein kommt, diese gespielte Ahnungslosigkeit. Was? Das ist doch alles Demokratie, was wir machen. Sie wollen Wahlen verbieten. In der Verfassung steht ganz klar, eine Landesregierung, jemand, der zur Abspaltung und zur Zerschlagung des Staates aufruft, wird strafrechtlich verfolgt. Das weiß jedes Kind, das steht in jeder Verfassung. Das geht so nicht. Es sei denn, das nationale Parlament ändert die Verfassung und erlässt dann die Erlaubnis, einen Wahlvorgang, ein Referendum durchführen zu lassen. Das ist nicht erfolgt. Also, diese Heuchelei, wir wollen doch nur Demokraten sein, wir wollen doch nur wählen, wie kann man denn Urnen verbieten, ist schon mal, ja, wie soll ich sagen, lächerlich. Und dann auch Ada Colau. Ich meine, diese Frau hat natürlich auch gesagt, wir wollen keine einseitige Abstimmung, wir wollen kein nicht legales Referendum unterstützen. Sie hat aber mitgemacht. Und Ada Colau, wir mögen sie, wir lieben sie, wir jubeln ihr zu, aber sie schielt da ganz schön auf die linkskatalanistischen Wählerstimmen, das muss man ja auch sagen. Naja gut, also mich persönlich beeindruckt es nicht so sehr der Hinweis auf die Verfassung. Was ist die Verfassung? Das ist halt ein Gesetz, das irgendwann mal so beschlossen wurde, und worum es eigentlich geht, ist, was dahinter steckt. Ich meine, ein Gesetz kann man ändern. Eine Verfassung ist ein bisschen schwieriger zu ändern. Da braucht man eine größere Mehrheit, als um ein normales Gesetz zu ändern. Nur dieser Unwille von der rechten PP hauptsächlich und auch der neuen Ciudadanos, besonders von diesen zwei Parteien, der Unwillen überhaupt irgendeinen Schritt zu tun, mehr Rechte, mehr auch auf wirtschaftlichem Gebiet für die Katalanen, wird von vornherein abgeschmettert mit diesem Hinweis auf die Verfassung. Ja. Und aber gut, der positive Aspekt ist natürlich, wenn da Zehntausende hingehen und ihre Unabhängigkeitsfähnchen schwenken, dann gibt's ja offenbar doch noch sowas wie Solidarität. Schade ist nur, dass die nicht für was Nützlicheres eingesetzt wird. Kommen wir zum Schluss noch auf Putin zu sprechen und auf den bösen russischen Geheimdienst. Ein russischer Ex-Offizier berichtet in einer Fernsehdokumentation, wie Spione als Flüchtlinge getarnt nach Deutschland kamen. Der Agent sagt, der FSB, das ist der russische Geheimdienst, der Nachfolgegeheimdienst des KGB, habe geholfen, Deutschland und andere europäische Länder mit muslimischen Spionen zu unterwandern. Er selbst, so Igor, ist sein Tarnname, sei dafür mitverantwortlich gewesen. Wenn ich der Chef des deutschen Verfassungsschutzes wäre, würde ich meinen Mitarbeitern sagen, sie sollten junge Sportler aus Tschetschenien, die als Asylbewerber ins Land gekommen sind und völlig unauffällig leben, viel genauer ins Visier nehmen. Für einige dieser Sportler haben wir Dokumente fabriziert. Meine Abteilung war daran beteiligt. Wir haben ihnen gefälschte Bescheinigungen über Strafurteile, polizeiliche Ermittlungen und so weiter ausgestellt, damit sie im Westen Asyl erhalten. So konnten sie glaubhaft machen, dass sie politisch verfolgt werden. Tausende Tschetschenen kommen Jahr für Jahr nach Deutschland. Viele fliehen vor den Gräueltaten des Diktators und Putin-Günstlings Ramzan Kadyrov und seiner Schergen. Wer von ihnen zum Schläfernetzwerk von Putins Inlandsgeheimdienst gehört, ist schwer einzuschätzen. Die tschetschenische Oppositionelle Ruhati Mizayeva, die 2002 aus Tschetschenien floh und seitdem in Deutschland lebt, schätzt die Lage ähnlich ein. In den letzten 5 Jahren sind in Deutschland viele Beauftragte des SFB aufgetaucht. Ich schätze, dass hierzulande jeder zweite Tschetschene für den FSB arbeitet. Mit welchem Auftrag? Geht es nur um die Überwachung tschetschenischer Oppositioneller? Ende Oktober des vergangenen Jahres fand in 5 Bundesländern eine Razzia gegen 14 tschetschenische Asylbewerber statt. Sie stehen im Verdacht, das islamistische Terrornetzwerk IS zu unterstützen. Ja, Deutschland ein Paradies, da tummelt sich mittlerweile alles. Jetzt kommt noch etwas sehr Böses über Putin. Putin ist ja ein fieser Hund, wie man so sagt. Igor hat weiter ausgesagt und er ist überzeugt, dass er und seine Abteilung Werkzeuge einer psychologischen Kriegsführung waren, mit der Putin einen neuen kalten Krieg gegen Europa eingeläutet habe. Zitat, mit kleinen, aber effektiven Gemeinheiten wie Desinformationskampagnen der Verbreitung von Lügen versuchte Putin und versuche Putin in Deutschland permanente Unruhe in die Gesellschaft zu bringen. Zum Beispiel Bundeskanzlerin Angela Merkel habe dies 2007 bei einem Besuch in Putins Residenz in Sotschi am Schwarzen Meer am eigenen Leib erlebt. Zitat, meine Kollegen hatten immer wieder nach oben gemeldet, Frau Merkel habe Angst vor Hunden. Deshalb habe Putin seinen Hund an ihren Beinen schnüffeln lassen. Das war eine Erniedrigung auf höchstem Niveau. Atención, aquí habla Niemandsland. Una voz libre en un mundo poco libre. 91.4 de la FM, contrabanda. Exigimos el cese inmediato de la guerra de los gobiernos contra sus pueblos. Wenn man ihr zusieht, in der Stadt, die erwacht, wenn blau und rot wird aus der Schwärze der Nacht. Die Sterne verblasst, der Mond bleibt am Tag. Man ahnt schon den ersten Glockenschlag. Sieht ein paar Türme und manchmal noch Licht. Was wer dort macht, interessiert einen nicht. Nichts wirklich Neues, was ich da erzähl. Doch manchmal ist neu der falsche Weg. Hoch über allem, man glaubt zu verstehen. Man versucht, niemand auf den Senkel zu gehen. Dann scheppert der Müll, das Bauen beginnt. Das Frühstücksradio, ein Mannheimer singt. Es ist nicht wirklich schlimm, nur der normale Kram. Doch so oft schlägt keiner rechtzeitig Alarm. Nichts wirklich Neues, was ich da erzähl. Doch manchmal ist neu der falsche Weg. Musik. Die letzten 15 Minuten im Niemandsland sind angebrochen. Am vergangenen Donnerstag wurde in Berlin die 67. Berlinale eröffnet. Mit vielleicht einem Klassefilm, das können wir noch nicht beurteilen, wir werden ihn in den nächsten Wochen anschauen. Der Film heißt Django und es geht um niemand anderen als um Django Reinhardt. Aber ich habe hier ein paar Impressionen festgehalten in einem kleinen Video, das ich aus dem Internet eingefangen habe. Die Berlinale Eröffnung 2017. Da möchte ich mal kurz reinblenden. Es ist wieder soweit. Die Berlinale lockt die Schönen und Erfolgreichen auf den roten Teppich. Ein Grund, sich mal wieder richtig schick zu machen. Topmodel Toni Garn strahlt ganz in Gold und Heike Makatsch zeigt sich rückenfrei, trotz Minusgraden in der Hauptstadt. Das Motto des Abends, sich warm halten mit Swingmusik und dem Eröffnungsfilm Django. Ja, Django Reinhardt, das ist meine Jugend in Paris. Das ist das, was wir gehört haben, als ich da studiert habe. Das war ein Gott für uns. Ich liebe Swing. Ich werde mitwippen. Am liebsten würde ich so ein bisschen mithopsen. Ich freue mich auf diesen Film. Ich finde, das eine ganz gute Wahl für heute Abend und in unserer Zeit. Eine Zeit, in der nicht nur das Wetter, sondern auch die politische Stimmung eisig ist. Die Berlinale auch immer ein politisches Filmfestival. Wir müssen Haltung haben, wir müssen Stellung beziehen. Und ich finde gerade Menschen, die in den öffentlichen Berufen sind, wie wir sind, wir haben eine große Möglichkeit, das zu machen. Und wir müssen es machen. Man kann Filme gebrauchen, die einem das Herz wärmen, ne, könnte man so sagen, weil es geht ziemlich kalt einher. Gewohnt souverän und mit spitzer Zunge spart dann zur Eröffnung auch Anke Engelke nicht mit politischen Seitenhieben. Eine Frage an die internationalen Gäste. Sind Sie hier für das Festival oder weil Sie jemand davon abhält, in Ihre Heimat zurückzukehren? Mut und Zuversicht soll die diesjährige Berlinale in die Welt ausstrahlen, verkündete Festivaldirektor Dieter Koslick. Auch mit dem Eröffnungsfilm über den weltbekannten Jazzgitarristen Django Reinhardt. Die Geschichte über den Swing-Virtuosen, dessen Musik in Paris der 40er Jahre auch von den Nazis gefeiert wurde. Mir hat er sehr gut gefallen. Berührender Film. Ein Grund anzustoßen und den Start der Berlinale gebührend zu feiern. Ich weiß nicht, ob es da unten Swing gibt, aber ich hoffe mal. Also ich hoffe ein bisschen im Sinne von Django Reinhardt. Werde ich noch einen Wein trinken und an Django Reinhardt denken und mich auf die kommenden Filme freuen. Auf 10 Tage Berlinale, die wieder für jede Menge Stars, Blitzlichtgewitter und besondere Kinomomente sorgen werden. Ja, das war ein Video über die Eröffnung der Berlinale, Django Reinhardt. Django, übrigens ein französischer Film, der wurde am Donnerstag als Eröffnungsfilm gezeigt. Die von Étienne Comard inszenierte Filmbiografie rekapituliert das Leben des Jazzgitarristen und Komponisten Django Reinhardt, der sich eine schwere Handverletzung zuzog und danach sich selber beibrachte, sein Instrument mit zwei Fingern weniger zu spielen. Der Rom, damals hätte man gesagt der Zigeuner, dann heißt es der Sinti, der dem Rassenwahn der Nazis nur knapp entrann, gilt als einer der großen Musiker des 20. Jahrhunderts. Rund 400 Filme werden in den verschiedenen Sektionen des Festivals laufen. Darunter neue Regiearbeiten von Volker Schlöndorff, Aki Kaurismäki und Stanley Tucci. Die Berlinale müsse zeigen, wo es lang geht, sagt Festivalchef Dieter Koslick, gerade auch gehört, angesichts eines Rüpels im Weißen Haus und allerorten erstarkender rechter Populisten. Berlin hat sich ja immer selber als das politische Filmfestival verstanden und versucht natürlich immer auch dieser Rolle und diesem Ruf gerecht zu werden. Filme über Globalisierung und Migration, über Minderheiten wie Schwule und Lesben bilden Schwerpunkte des Programms. Das große Hollywood-Kino ist in diesem Jahr kaum vertreten. Tatsächlich hat es aber auch kein einziger Film aus einem der islamischen Länder, die Trump nun mit einem Bann belegt hat, in den Wettbewerb geschafft. Das heißt, man hatte da niemanden, den man auf die Bühne holen konnte und feiern, als ein Anti-Trump-Mann, der es geschafft hat, nach Europa zu kommen. Ja, gut, es ist gleich 12 Uhr, dann noch was zur nächsten Woche. Heute ist ja der 11., ne, der 11. Februar, und dann ist jetzt bald wieder Valentinstag. Ne? Morgen vielleicht schon, ich weiß nicht genau. Am 14. Am 14. Und dazu organisiert jetzt das Goethe-Institut einen etwas anderen Valentinstag. Da geht's dann, also gerade am nächsten Dienstag, um den Abend mit Texten und Sketchen von Karl Valentin. Und da gibt es eine katalanische Theatergruppe, Tagan Rock Theatre heißt es. Und die haben also Texte und heißt es hier, Texte und sein Humor, also von Karl Valentin, dass die gerade heute immer noch sehr aktuell sind. Das Stück heißt Ockes Gretines. Das sind 12 kurze Stücke und ein Lied. Und es wird jetzt, läuft schon in La Seca bis zum 5. März. Aber das Goethe-Institut hat jetzt ein paar ausgewählt von diesen Sketchen und die werden dann auf Katalanisch und Deutsch gelesen am nächsten Dienstag, am 14. um 19.30 Uhr im Goethe-Institut. Dann gibt es noch anschließend Gespräch mit den Regisseuren und dem Übersetzer auch. Eintritt frei, Roger de Flor, 224, also Dienstag, 19.30 Uhr. Ich selber kann leider nicht hingehen, weil ein bisschen später spielt dann der Barca in der Champions League und hat man halt seine, so seine Präferenzen. Vielleicht gehe ich am Anfang hin und gehe dann direkt zu Barca. Okay, tschüss Werner, alles Gute, ein schönes Wochenende. Gleichfalls, bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören, verehrte Hörerinnen und Hörer, meine Damen und Herren. Ich hoffe, diese Sendung hat Sie angeregt, weiter in alle möglichen Richtungen zu forschen, zu protestieren, nachzudenken und etwas zu tun. Dann werden wir glücklich und ich hoffe, Sie auch. Ein wunderschönes Wochenende. Die Sendung wird ab ungefähr Montagabend bis Mittwoch spätestens im Podcast von Niemandsland sein, www.niemandsland.contrabanda.org und www.niemandslandradio.blogspot.com. Tschüss, adeu. Telefon, das seit Tagen schweigt, mein Gesicht, das sich erschrocken neigt, Reklameschild, das freudlos blinkt, eine Hand, die aus dem Taxi winkt, der Parkplatz, der sich leert und füllt, Umarmungen, die einer anderen gibt. Der Zug, der heulend im Bahnhof hält. Ein Hund, der einsam sein Nachtlied bellt. Ein Zimmer, ein Zimmer bei Nacht. Ich zieh durch die Straßen, weiß nicht, wo ich bin. Sieh Menschen wie Schatten, frag wieder nach dem Sinn. In strömendem Regen, auf kaltem Asphalt. Wohin geht die Reise, wo find ich nur Halt? bin endlich zu Hause, die Blumen verwelkt, die Möbel noch die gleichen in meiner kleinen Welt. Ich blick aus dem Fenster und sehe auf die Stadt und frag mich, ob sie mich lieb hat. Ein Zimmer, mein Zimmer, ein Zimmer bei Nacht. Contrabanda FM 91.4 en Barcelona. We'll be right back.